Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, hier mal wieder eine neue Episode von Omega Tau. Herzlich willkommen dazu. Omega Tau behandelt ja eigentlich keine aktuellen Themen, weil ich denke, dass Hintergründe interessanter sind. Die aktuellen Nachrichten bekommen wir ja alle aus den Mainstream-Medien. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich trotzdem von aktuellen Ereignissen beeinflusst bzw. auf Ideen gebracht. Und in dieser Episode geht es um ein solches Thema. Ende Juli gab es hier im Süden ein ziemlich großes Unwetter, eine sogenannte Superzelle, also ein großes Gewitter mit viel Hagel. Es war witzigerweise genau an dem Tag, bevor ich mit dem A320 nach Griechenland geflogen bin. Die Episode kommt übrigens auch demnächst. Wie auch immer, jedenfalls gab es eben diese große Superzelle und ich habe da im Nachhinein, weiß ich nicht mehr, ich glaube durch irgendeinen Link auf Google Plus oder so, einen Blog gefunden, sturmjagd.wordpress.com. Und auf diesem Blog schreibt ein gewisser Benjamin Wolf über seine Erfahrungen, Erlebnisse und Beobachtungen beim Sturmjagen. Das heißt, wenn sich interessante Wetterphänomene anbahnen oder ankündigen, fährt er quasi dem Wetter hinterher oder dem Wetter voraus, um das zu dokumentieren und zu fotografieren. Und auf diesem Blog hat es erstens hervorragende Fotos von dieser Superzelle und zum anderen auch einen wirklich interessanten Bericht zu dem Thema. Und da dachte ich mir, eigentlich müssten wir da doch mal eine Episode dazu machen. Und ich habe Benjamin eine E-Mail geschrieben, er hat zugesagt und jetzt in dieser Episode unterhalte ich mich mit Benjamin über das Thema Superzellen und Sturmjagd. Viel Spaß. Mein Name ist Benjamin Wolf, ich komme ursprünglich vom Bodensee, wohne derzeit in Tübingen und studiere dort Chemie, bin jetzt kurz vorm Diplom und bin 26 Jahre alt, falls das noch interessiert. Ja, und mein Hobby, meine Leidenschaft sind Extremwetterereignisse und da im Speziellen Unwetter, Gewitter und davon die Beobachtung, die Dokumentation mit Foto und Film. Ja. Genau, und in dem Zusammenhang hast du eben auch einen Blog, das ich, weiß ich nicht mehr, auf irgendwelchen verschlungenen Pfaden gefunden habe. Und das werden wir dann auch nachher verlinken, weil da sind wirklich ganz wirklich imposante Aufnahmen drin von verschiedenen Gewittern, vor allem von dem kürzlich, da werden wir dann nachher noch im Detail drüber reden. Genau. Das heißt, du sagtest gerade auch Dokumentation, das heißt, es ist so ein bisschen so wie bei der Astronomie, was man nicht festhält, hat man auch nicht gesehen. Also so ein bisschen, es geht auch darum, der Nach- oder Außenwelt mit zu kommunizieren, was das man gesehen richtig hat und warum. Ja, also das hat sich allerdings so entwickelt. Also ich dokumentiere die Sachen jetzt seit 2005 mit Foto hauptsächlich, aber auch Videoaufnahmen. War allerdings schon davor interessiert. Also ich habe das schon davor gemacht und da natürlich nicht dokumentiert. Es ist natürlich schön, wenn man solche Sachen teilen kann mit der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ja. Und es stimmt, dass wenn man diverse Sachen nicht dokumentarisch festhält, dass das dann, ja, dass man da ein schlechtes Gefühl hat irgendwie, ja. Ist ja auch durch Digitalkameras und den ganzen Kram, der ja nichts mehr kostet, nennen sie es ja wirklich praktisch. Man war ja früher auch anders. Richtig, naja. Du hast gerade den Begriff Extremwetter verwendet. Dein Blog heißt irgendwie sturmjagd.de, glaube ich, oder so ähnlich. Sturmjagd.wordpress.com. Ja. Verlinken wir natürlich. Wie würdest du Extremwetter definieren oder wie unterscheidet sich das von Sturm oder was? Ja, Extremwetter, da fasse ich jetzt halt mal alle Wettererscheinungen darunter, die tatsächlich halt, ja, die irgendwelche Extreme zeigen. Dazu gehören natürlich Gewitter, Unwetter, aber dazu gehören auch beispielsweise, hatten wir dieses Jahr auch schon, diese Überflutungen durch den Starkregen, durch den langanhaltenden. Dazu gehören Herbststürme oder generell Winterstürme. Ja. Nicht nur auf Gewitter bezogen. Ja. Ich meine, das mache ich am liebsten, aber so übers Jahr verteilt gibt es natürlich andere Situationen, ja. Wettersituationen, wo ebenfalls das Wetter zeigt, was es für eine Kraft hat. Mhm. Mit Meteorologie im Allgemeinen hast du aber jetzt nichts irgendwie am Hut. Oder ist das aus deiner Sicht sozusagen der interessante Aspekt von Meteorologie, ist Extremwetter? Ja, also natürlich muss man sich, wenn man so ein Hobby hat, muss man sich früher oder später mit der Meteorologie befassen. Und ich habe jetzt da, also ausbildungstechnisch habe ich da nichts gemacht. Ja. Ich habe mir das halt alles mehr oder weniger autodidaktisch angeeignet, ja. So ein paar Grundlagen, Grundkenntnisse, ja. Die mich dann auch dazu befähigen, halt für mich selber, sage ich mal, eine gewisse Vorhersage zu machen, ja. Damit ich überhaupt weiß, was kommt, wie wird das ablaufen ungefähr. Ja. Weil sonst ist man da tatsächlich, ja, sonst hat man schlechte Karten, wenn man das nicht machen kann. Ja, ja. Wir reden nachher noch über den, sozusagen, über das Vorgehen beim Extremwetter beobachten oder Sturmjagen. Aber in Amerika kennt man ja die Tornado-Jäger, die da den Tornados hinterherfahren und dann froh sind, wenn sie nicht getroffen werden. Wir haben jetzt ja in Europa oder in Mitteleuropa, Süddeutschland Tornados eher selten. Das ist richtig, ja. Das heißt, was für Stürme sind dann für dich besonders interessant? Hurricanes gibt es auch nicht? Hurricanes gibt es in dem Sinne auch nicht. Nee. Es ist richtig, dass in den Staaten, ich meine, daher kommt diese ganze große Bewegung natürlich. Ja. Die haben das notgedrungen gemacht, aufgrund von dessen, dass sie natürlich gefährdet sind durch die Vielzahl von Tornados. Da spielen auch diese Sturmjäger, die Storm Chaser, wie sie heißen im Englischen, auch eine sehr wichtige Rolle. In Deutschland ist es so, dass wir haben hier auch verhältnismäßig wenig Tornados zwar, aber sie gibt's auch hier und auch immer wieder mal einen starken, also selten, aber sie sind da. Pforzheim gab's mal einen, 63 oder 64. Okay, doch schon so lange her. Ja, aber der war dafür sehr stark. Und wir haben halt sonst die Tornados, die sind verhältnismäßig schwach, sage ich mal. Trotzdem gibt's diesen Gewittertypus, der diese mesozyklonalen Tornados, sage ich jetzt mal, das ist der Fachbegriff dafür. Weil bei Tornados gibt es natürlich auch wieder Unterklassen. Aber diese starken mesozyklonalen Tornados, die entstehen an den sogenannten Superzellen. Die heißen tatsächlich so. Ja. Also ist ein gewisser Gewittertyp. Und die gibt es auch hierzulande. Durchaus, ja. Neulich, jetzt dieses Ereignis mit dem großen Hagel, auch das war eine solche Superzelle. Ja. Und es kann durchaus mal vorkommen, dass auch die hierzulande einen Tornado produziert. Superzelle ist landläufig ein großes Gewitter oder gibt es da eine etwas strukturiertere Definition? Die ist durchaus sehr, sehr viel strukturierter. Also bei Gewittern gibt es natürlich ganz unterschiedliche Klassen. Es gibt die normalen, ich sag mal die Luftmassengewitter, das sind die sich, ja, sag ich mal, an heißen Sommertagen bilden können, wenn jetzt relativ wenig Dynamik in der Atmosphäre vorhanden ist. Die entstehen dann aus den typischen Quellwolken, dann gibt es diese Ambossformen. Und dann sind die nach 20 bis 30 Minuten auch wieder vorbei, so ein Hitzegewitter. Vielleicht kurz als Kontext, wir hatten schon vor einer Weile eine Episode zum Thema Meteorologie. Ja. Und so die Grundbegriffe, labile Schichtung, Cumulus, Cumulonimbus. Richtig. Die sind gefallen. Also das kann man mehr oder weniger voraussetzen. Gut, okay. Also so ein Cumulonimbus, der sich da bildet, das ist natürlich erstmal also da kann man jetzt erstmal nicht näher spezifizieren, was ist für ein Gewittertyp. Diese labile Schichtung, die braucht man als Grundvoraussetzung, klar, für Gewitter. Ich hätte jetzt mehr oder weniger erstmal so erzählt, was es halt so für unterschiedliche Gewittertypen gibt. Ja, okay. Die brauchen natürlich alle gewisse Voraussetzungen. Die brauchen diese labile Schichtung. Genau. Sprich, eine potenzielle Energie, die vorhanden ist. Sie brauchen einen Auslöser, der dann diese Gewitter auslöst. Da kann ich auch später nochmal was dazu sagen, wenn man das hat dann ein Stück weit auf dem Gebiet, wie ich das betreibe, mit Erfahrung auch zu tun, wenn man da so ein Gefühl hat, wo bilden sich die heute, wo können die entstehen, die Gewitter, wetterlagenabhängig. Um zurückzukommen auf die Gewittertypen, diese normalen Einzelzellen, sag ich mal, ja, die Gewitterzelle, ich verwende da jetzt im Folgenden vermutlich häufiger mal das Wort Zelle, damit meine ich die Gewitterzelle. Ein großer Cumulonimbus. Genau, das die typischen Hitzegewitter, die sind meistens, sage ich einfach mal, nicht mit wirklich heftigen Erscheinungen verbunden. Da kann es schon mal klein raushageln oder so, ein bisschen winden. Aber in aller Regel ist das nicht das Problem. Ja. Die vernichten sich halt selbst dadurch, dass durch die fehlende Dynamik Also es bildet sich ein Aufwind, das sind diese typischen Cumulus, genau, und Wolken, die sich dann in den Cumulonimbus umwandeln. Und dieser Abwind, der dann entsteht, oben reichert sich dann in der Wolke Niederschlag an, in Form von Wasser, Eis, der fällt in diesen Aufwind, mhm, und vernichtet den und schneidet dem Gewitter dadurch quasi die, ah, okay, Zufuhr ab. Das ist so ein selbstvernichtendes System. Ich dachte immer, das wäre aus Abschattungsgründen, dass die Gewitter halt groß sind, abschatten, damit die Einstrahlung fällt, damit weniger Warmluft, weniger Thermik entsteht und damit der Nachschub. Okay. Kann unter Umständen auch passieren, aber bei diesen Einzelzellen, die vernichten sich selbst, weil, okay, sie quasi, weil dieser Abwind, okay, der quasi dann am Boden auch ankommt in Form von Hagel, Regen, Wind, der fällt in den Aufwind rein, okay, und vernichtet quasi, ist ein selbstvernichtendes System. Okay. Mhm. Und wenn man dann überlegt, wie man quasi eine Gewitterzelle konstruieren will, die dann, sage ich mal, ein bisschen längerlebig ist und damit sind dann meistens auch die, ja, damit steigt die Gefahr von extremeren Erscheinungen, dann muss man eben diesen Aufwind von dem Abwindbereich trennen. Und, mhm, das passiert, sobald man in der Atmosphäre eine sogenannte Windscherung hat. Mhm. Darunter versteht man eine Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe oder auch der Windrichtung. Also Windgeschwindigkeit mit der Höhe hat eine Änderung eigentlich fast immer. Es wird nach oben hin üblicherweise schneller, weil die Reibung am Boden fällt. Nicht immer. Bei so typischen Hitzegewittern, wie ich es ja gerade erwähnt habe, da ist das häufig nicht der Fall. Da hat man tatsächlich relativ wenig von der Windscherung. Das heißt, da hat, okay, man relativ, ich sag mal, also relativ homogenes Windfeld. Das ist eine Frage der Höhe halt. Ich meine, ich kenne es halt vom Segelfliegen. In den unteren paar hundert Metern ist es immer weniger windiger als oben. Außer in ganz seltenen, also beim Landen weiß man eben, man hat am Boden üblicherweise weniger Wind als in der Höhe. Aber das sind natürlich dann wirklich die unteren paar zig oder hundert Meter. Die spielen da erstmal weniger. Genau, das wollte ich gerade, ja, sagen. Ja, okay. Also interessant, mhm, ist für Gewitter natürlich speziell der Bereich, sage ich mal, zwischen, ja, in der Meteorologie wird das häufig in Hektopascal ausgedrückt, die Höhe. Ich sag mal, zwischen 1500 Meter und 10 Kilometer, sage ich mal. Probepause, ja, dann. Genau, ja, genau. Das ist, ja, dieser interessante Bereich. Und wenn man da halt wenig, okay, von dieser Änderung der Windgeschwindigkeit oder auch der Windrichtung, beides, ja, klar, fast mal jetzt mal landläufig als die Windscherung zusammen, da entstehen diese mehr oder weniger diese Einzelzellen. Und wenn man jetzt diesen Aufwind vom Abwind trennen will, dann braucht man da eine Änderung. Am besten eine relativ starke Änderung der Windgeschwindigkeit. Also meistens eben, wie gesagt, die Zunahme der, ja, Windgeschwindigkeit, ja, oder Höhe. Ja. Oder auch der Windrichtung. Und speziell das mit der Windrichtung ist nachher interessant, was, wenn es zur Bildung von den Superzellen kommt. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass wenn wir wenig Wind oder keine Windscherung haben, dann wächst der Cumulonimbus einfach nach oben, senkrecht. Genau. Und deshalb fällt der, in Anführungszeichen, kalte Wind wieder in sich selber runter. Wenn jetzt irgendwo ab 5 Kilometer stärkerer Wind vorherrscht zum Beispiel, dann bläst das quasi die oberen 5 Kilometer von dem Cumulonimbus auf die Seite und dann fällt der kalte Wind darunter. So ähnlich kann man sich das vorstellen, genau. Also es verfrachtet diesen Abwind, der, ja, aus dem Niederschlag besteht, verfrachtet es neben den Aufwind. Mhm. Man sieht es dann manchmal auch, also oder meistens, dass der Aufwind nicht gerade nach oben geht, sondern, ja, der neigt sich dann leicht. Genau. Also das sind dann diese, hat eine Neigung. Ja. Und dadurch kann man jetzt unterschiedliche Gewitterzellentypen nochmal unterscheiden. Es gibt dann, das sieht man auch noch relativ häufig, kann man relativ gut erkennen, sogenannte Multizellengewitter. Da sieht man dann, da entsteht quasi ein Cumulonimbus, der zieht dann ab und es bildet sich halt an der gleichen Stelle ständig nach. Also man hat so ein, mhm, System, das unterschiedliche Reifestadien von so einem, mhm, Cumulonimbus, mhm, beinhaltet. Mhm. Wir haben immer eine Frischentwicklung, ja, und je älter der, sag ich mal, wird, bei der Alterung, zieht der dann ab in, ja, die Richtung von der, klar, Hauptströmungsrichtung. Und die sind dann schon teilweise gefährlicher, weil die können relativ ortsfest sein. Dadurch kann es mal schnell zu Überflutungen kommen am Boden. Mhm, einfach, weil es länger an der gleichen Stelle regnet. Weil es da immer wieder quasi Nachschub, ja. Da, ja, kommt immer wieder eine Gewitterzelle, sag ich mal, an der nächsten, ja, zieht, ja, darüber. Das sind aber nicht die linienhaften Gewitter, die dann teilweise im Wetterbericht verkündet, nein, werden, oder? Nein, das sind sie noch nicht. Also aus sowas kann durchaus so eine Linie noch entstehen, eventuell. Ja, aber das, was ich jetzt mal klassisch mit so einer Multizelle meine, eher nicht, nein. Also, okay, die Linien, das ist das Nächste, was man da jetzt auch konstruieren kann, die bilden sich vornehmlich an Konvergenzen, also an Windkonvergenzen und im Speziellen an Kaltfronten. Kaltfront, also das sind, ja, genau, diese typischen Kaltfrontgewitter. Erklär mal, wie die entstehen, weil die entstehen ja, also im Prinzip entstehen die natürlich auch durch Labilität in der Atmosphäre. Also es ist schon mal so, dass natürlich an so einer Kaltfront manchmal ist es nicht die Kaltfront selber, sondern es bildet sich vor der Kaltfront eine relativ starke Windkonvergenz, die dann als Auslöser fungiert. Und das ist das Wichtige. Ein Gewitter braucht halt immer einen Auslöser. Das ist bei den Hitzegewittern häufig die Topografie. Deswegen entstehen die halt vornehmlich mal über den Voralpen, über den Schwarzwald, über den Schwäbischen Alb. Was heißt das, ein Auslöser? Also ich verstehe das als Segelflieger. Wir haben die gute Thermik immer da, wo es, und gute Thermik ist ja die Vorstufe von Gewittern. Sozusagen, ja. Wo am Boden, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, so eine Art Vertiefung, eine Art Topf oder irgendwas ist, wo sich viel warme Luft ansammeln kann, die dann aufsteigt. Meinst du das damit oder gibt es da auch noch? Ja. Also mit der Topografie meine ich jetzt speziell die Mittelgebirge, habe jetzt ich gemeint, ja. Weil da aufgrund der Windbedingungen am Boden wird natürlich Hebung erzeugt, je nachdem wie der Wind dort anströmt. Okay. Und die Sonneneinstrahlung, man kennt das, ich meine, du kennst das vom Segelfliegen dann vermutlich auch, dass an den Windhängen natürlich immer diese Thermik entsteht, die dort auch erstmal an so einem, sage ich mal, Tag mit instabiler Schichtung sorgt es dann dort erstmal schon ab frühem Mittag für die Quellwolken. Also sprich, das, was du jetzt meinst mit Gewitterauslösung, ist eigentlich genau das, was auch Thermik auslöst. Also eben zum Beispiel Wind am Boden, der die warme Luft, die sich ansammelt, dann quasi losschickt nach oben und quasi das System aus seinem Ruhezustand auslenkt und ein bisschen Bewegung reinbringt. Gewitter entstehen erstmal nicht an sich. Die Luft muss erstmal, die Luft aus der Rundschicht, sprich Boden bis, ich sage jetzt einfach mal ein paar hundert Meter drüber, die energiereiche Luft, die Feuchte enthält, die muss erstmal gezwungen werden zum Aufsteigen. Also das passiert im Normalfall nicht von allein. Da braucht man dann diese Auslöser. Das kann eben die Topografie sein oder jetzt eben an solchen Kaltfronten und an solchen Konvergenzen, die teilweise dann vorgelagert sind, die sorgen für die nötige dynamische Hebung. Das ist ein dynamischer Hebungsantrieb dann, den man hat. Also das ist nicht mehr wie die Topografie jetzt was statisches, sondern es ist ein dynamischer Hebungsantrieb. Der kann manchmal auch aus der Höhe kommen. Man hat ja den Jetstream, den Wind ganz oben, sage ich mal, 300 Hektopascal, also sehr weit oben. Und wenn dieser Jetstream eine Divergenz aufweist, sprich, wenn der Wind oben, wenn das Windfeld divergent ist, das heißt auseinanderströmt, dann erzeugt das aus der Höhe oben Hebung. Also es wird Hebung induziert, sozusagen. Es wird Hebung induziert am Boden und dann kommt es eben zu einer großflächigen Auslöse von Gewitter. Und das ist das, was man natürlich für so Kaltfrontlinien, das ist ja meistens dann oder unter Umständen eine mehr oder weniger geschlossene Gewitterlinie. Ja. Die kann im Extremfall tatsächlich 1000 oder auch mal mehr Kilometer lang sein. Also einmal quer durch Deutschland gehen. Ja, das sieht man auch teilweise, wenn man aufs Radar guckt, sieht man da schön diese lila Linie. Teilweise richtig. Die da in so einem Halbbogen richtig so Tiefdruck, kaltfrontförmig, also kann man sich richtig bildlich vorstellen. Richtig. Ja. Und die sind dann natürlich so organisiert, diese Gewitter. Ich meine, ganz streng genommen muss man da natürlich auch wieder Unterscheidung treffen, aber das, denke ich mal, ist jetzt erstmal nicht so interessant. Die Grundorganisation funktioniert häufig so, dass die Kaltluft, die hinter dem System steckt und das System auch runtermischt aus größerer Höhe, diese kalte Luft, die schiebt sich, weil sie eine höhere Dichte hat als warme Luft, schiebt sich am Boden so keilförmig mehr oder weniger unter die feuchtlabile Luft davor. Und hebt die damit an. Hebt die an, führt die dem System zu. Ja. Und weil die Systeme relativ schnell sind, also die sind dann häufig schon mal, diese Kaltfrontgewitter sind in aller Regel recht schnell. Also die können durchaus also mal 50, du meinst mit Bodengeschwindigkeit über den Boden. Verlagerungsgeschwindigkeit über den Boden, Das fegt quasi so weg und vernichtet die Energie, die potenzielle, die sozusagen vorhanden ist. Ja, ja. Dadurch haben die auch ein ganz bestimmtes Aussehen häufig. Also diese Kaltfrontgewitter, wenn man da mal Bilder anschaut, die haben häufig eine sogenannte Shelf Cloud oder so eine Art Böenfront. Das ist so ein keilförmiges Gebilde. Man kann das oft, wenn ich mich richtig jetzt da orientiere, daran erkennen, die sind ja oft dunkel an sich, die Wolken, aber da sieht man teilweise so eine helle, vorgelagerte, diffuse Struktur. Gut, das ist dann der Böenwald, das könnte, oder wie wir das nennen, die Leinhaft hier. Ja, diese Böenfront, die hat häufig so ein, das ist wie so ein Keil, der rauscht. Meistens sehr turbulent. Teilweise sieht man auch richtig, wie das so runter dreht. Das hat so Krallen häufig. Und ist auch der Bereich, wo quasi einfach die Kaltluft von hinten kommt, die warme Luft wird angehoben, es kommt an dieser Grenzschicht dann zur Auskondensation teilweise von der Feuchtigkeit. Ja. dadurch entsteht quasi dieses typische Aussehen auch okay. von, diesen Gewittern. Und das sind diese Kaltfrontgewitter, die sind häufig schon mit relativ, ja, sag ich mal, extremen Erscheinungen verbunden. Wettererscheinungen verbunden. Ja. Also da kommt es sehr häufig bei den Kaltfrontgewittern zu Stürmen, zu Orkanböen. Ja. Speziell, wenn sich dann in diesem System können sich noch so bogenförmige Segmente bilden. Das kann man, wenn man Glück hat, sieht man das mal am Radar. Das sind sogenannte Bow-Echos, heißt es. Kommt das, bogenförmige Echos. Da beschleunigt quasi ein Teil von dieser Linie dann heraus und da an der Spitze vorne von dem Bogen, da kommt es dann sehr häufig zu sehr starken Winden. Das hatte man jetzt erst neulich wieder. Da wurde zwar in den Medien berichtet von einem Tornado bei Aalen, wo ist das Zeltlager, da hat so ein Zeltlager erwischt. Da gab es Verletzte, ich glaube sogar Schwerverletzte. Okay. Gar nicht mitgekriegt. Das war jetzt erst wieder in den Medien. Jetzt weiß ich das Datum leider, habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Die Shownotes, da gibt es bestimmt irgendeinen Link dafür. Ja. Und das war eben genau so ein Fall. Da hat sich so ein kleines Bauecho rausgeschoben und es gab extreme Winde am Boden. Und natürlich sieht es dann für die Leute, der unbedarfte, sage ich mal, Beobachter, setzt es dann fast gleich mit dem Tornado, weil da kommt diese Böenfront, die teilweise fast bis zum Boden hängt mit ihren Krallen. Da geht es extrem turbulent zu, das zieht es nach oben, diese Feuchtpakete, diese Wolken, diese tiefhängenden. Und da kommt natürlich ein Wind, der deutlich mal über 150 km/h liegen kann in Böen. Und dann kommt es zu solchen Erscheinungen. Das sind schon recht heftige Gewitter. Und das, was jetzt, sage ich mal, noch übergeordnet ist und das, was ich natürlich, sage ich mal, am liebsten habe, das klingt jetzt natürlich blöd, ja, weil also ich bin keinesfalls irgendwie ein Katastrophentourist oder sensationsgeil oder ja, ich mag auch nicht, dass es größere Schäden gibt. Ja, ja, klar. Nur kann ich ja persönlich nichts dafür, das Wetter ist da, ich kann ja nichts ändern dran. Klar. Und ich versuche es halt zu dokumentieren. Passt schon. Und diese Superzellengewitter, das sind quasi, sag ich mal, die Königinnen der Gewitterzellen. Und die unterscheidet sich jetzt von regulären oder Linien dadurch, dass? Die unterscheidet sich dadurch, dass sie erstmal in aller Regel eine isolierte Zelle ist. Also es ist keine linienförmiges Gewitter, es ist kein großer Gewitterkomplex, sondern die kann da zwar eingelagert sein, aber sag mal, die klassische Superzelle ist erstmal eine freistehende Zelle, eine einzelne Zelle. Und die unterscheidet sich dadurch, dass der Aufwindbereich der Zelle, der rotiert. In sich selber? Also einen Punkt oder fährt das Ding selber auf einer Kreisbahn? Nee, einen Punkt. Also in sich selber rotiert der Aufwindbereich. Okay. Das kann zyklonale Rotation sein, das heißt gegen den Uhrzeigersinn, oder antizyklonale Rotation mit dem Uhrzeigersinn. Was entsteht, das hängt davon ab, was man jetzt für Windscherung hat. Und durch diese Rotation, also diese Superzelle weist wie die Multizellen auch einen geneigten Aufwind auf. Der Abwind ist näher dem Aufwind. Das haben sie mal gemeinsam. Aber durch diese Rotation entsteht da quasi, ja, ich mag mal sagen, wie so eine Art kleines Tiefdruckgebiet. Die ja auch rotieren, daher kommt ja auch zyklonal. Genau, Tiefdruckgebiet. Man nennt dann diesen rotierenden Aufwind, das Gewitter mit einem rotierenden Aufwind haben eine sogenannte Mesozyklone. Ah, okay. So nennt man das. Was heißt Meso? Ist das irgendwie klein oder mittel oder irgend sowas? Ja, es gibt, wenn man es jetzt die Größenverhältnisse angibt, gibt es ja Mikro, Meso und Makro. Ah, okay. Ja. Also Meso ist quasi so Mittel. Meso ist Mittel, sage ich mal, ja. Die Ausdehnungen sind ja, was hat so ein Gewitteraufwind, sage ich mal, im Extremfall 10 mal 10 Kilometer ungefähr. So ungefähr 10 mal 10 Kilometer. Und der rotiert. Ja. Und die Rotation ist natürlich, wenn man es jetzt runterbricht, auch dann für die Tornado-Entstehung von solchen mesozyklonalen Tornados. Und das sind die starken, auch die in den USA diese großen Schäden verursachen, das sind mesozyklonale Tornados. Deswegen sind diese Gewitterzellen, sage ich mal, sehr interessant und sehr gefährlich gleichzeitig. Also gefährlich sind sie deshalb, weil sie extremeres Wetter verursachen als normal. Warum tun sie das? Einfach, weil mehr Energie drin steckt. Es ist der Organisationsgrad der Zelle. die sind auch sehr häufig sehr langlebig. Also gerade diese Zelle, die man jetzt am 28.07. hatte, die ist entstanden nordöstlich von Freiburg über den Schwarzwald. Wie immer. Und ist dann rübergezogen den kompletten Alp drauf entlang, ja, bis fast an die tschechische Grenze. Mhm. Eine Gewitterzelle. Mhm. Also über viele Stunden hinweg eine Gewitterzelle, die jetzt nicht zwischendrin mal kaputt gegangen ist oder sich da was Neues gebildet hat, sondern das ist ein System, das so organisiert in sich selbst ist, dass es so lange Zeit tatsächlich am Leben bleibt. Und wieso? Also du hast schon gesagt, die Neigung, also der Fallwind ist neben dem Aufwind und damit kann der Aufwind in Ruhe weiter Energie liefern. Was ist jetzt bei der Superzelle noch anders, was die so langlebig macht? Die Mesozyklone sorgt dafür, dass der Nachschub an feuchtlabiler Luft ständig quasi aufrechterhalten wird. So eine Baggerschaufel, die das einsammelt. Ja, es bildet sich da quasi wie in einem Tiefdruckgebiet, wenn man das ganz runterbricht, es bildet sich da so eine Art Warmfront aus, so eine Art Kaltfront, ja, ganz auf kleinem Gebiet. Und ja, das organisiert sich dann so, dass tatsächlich diese feuchtlabile Luft kanalisiert wird, sozusagen. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ja, sind extrem komplexe Prozesse. Ja. Auch ich befinde mich da immer noch im Lernprozess, ja, weil das meteorologisch gibt es da viele Studien, die kommen meistens aus den USA. Ja. Das kann man nur bedingt dann hier wieder anwenden, weil hier, ja, hat man dann topografisch tatsächlich ganz andere Bedingungen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass dieser hohe Grad an Organisation einhergeht, einfach mit dieser Langlebigkeit. Ja. Und die Bedingungen, unter denen Superzellen entstehen, das sind eben die Bedingungen, wo meistens tatsächlich man recht hohe Energiewerte hat, was nicht zwingend notwendig ist. Das muss man also sagen. Was heißt Energiewerte? Hohe Labilität oder was? Ja, das nennt sich CAPE. Also das sind CAPE-Werte mit C vorne von Convective Available Potential Energy. Mhm. Das ist quasi die potenziell zur Verfügung stehende Energie, die umgewandelt werden kann. Die korreliert mit der Feuchtigkeit und der Temperatur beispielsweise von der Luft. Unterschichtung vermutlich. Unterschichtung darüber natürlich. Ja, also wie steil diese Temperaturgradienten sind in der Atmosphäre. Ja. Ja. Also diese starken Superzellen, die entstehen eben meistens oder häufig, sage ich mal, weil man muss da wirklich differenzieren, häufig unter Bedingungen, wo man viel potenzielle Energie zur Verfügung hat. Dann entstehen sie halt als, wenn sie das machen, als diskrete Zellen und haben da, sage ich mal, relativ wenig Konkurrenzprozesse. Ach so. Das heißt, wenn ein Gewitter normalerweise entsteht, das kann durchaus sein, dass der Abwind des Gewitters, wenn der aus dem Gewitter rausströmt, nebendran, ein paar Kilometer, vielleicht 50 Kilometer nebendran, Wiederhebung erzeugt. Ja. Und dann löst dort die nächste Gewitterzelle aus und die fressen sich natürlich sozusagen gegenseitig die Energie weg unter Umständen. Ja. Das limitiert dann die Heftigkeit der Gewitter und die Langlebigkeit. Und solche einzelnen diskreten Zellen haben natürlich erstmal keine Konkurrenz. Ja. Und die klassische Lage, bei denen das hierzulande passiert, sind solche Trogvorderseiten, sag ich mal, also vor einer Kaltfront vorlaufend, entstehen die noch, ich sag mal, ein paar hundert Kilometer vor der Front. Meistens so, wenn die Front irgendwo so gerade so in Ostfrankreich ist oder Richtung Rheingraben geht, dann ist immer hier im gefährlichen Bereich. Was hat die Front damit zu tun, wenn sie noch so weit weg ist? Sie sorgt erstmal für die Windscherung, ja, okay, indirekt, mehr oder weniger. Ja. Also die Front, weil die Front natürlich in der Höhe früher ankommt. Die Windscherung ist gekoppelt an diesen Trogdurchgang, okay, sage ich mal. Ja. Und durch diese, also das ist die erste Voraussetzung. Diese Voraussetzung ist natürlich nötig für die Entstehung von Superzellen und da im Speziellen die Richtungsscherung des Windes. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Der Wind dreht dann sozusagen häufig von südöstlichen Richtungen am Boden oder östliche Richtung generell, dreht er dann über Süd, Südwest, im Extremfall natürlich noch Nordwest und dann hat man so eine Winddrehung drin. Man kann sich das, wenn man sich das versucht, mal bildlich vorzustellen, dass da natürlich Rotation in so ein System reinkommt. Ja, ja. Wenn solche Luftwalzen, ich meine, horizontaler Ausdehnung, so Luftwalzen entstehen, wenn die dann durch Hebungsprozesse in die Vertikale gehoben werden, das ist ein sehr einfaches Bild, das stimmt nur bedingt, aber wenn man sich das mal versuchen will, so ein bisschen, warum rotiert das Gewitter überhaupt? Ja, muss ja auch einen Grund dafür geben. Mit Hurricanes hat das aber nichts zu tun, weil die rotieren ja, wenn ich es richtig weiß. Die rotieren auch, aber eine ganz andere Geschichte. Ein Hurricane ist im Grunde genommen ein extrem, also ist ein extremes Tiefdruckgebiet, sage ich einfach mal. Das, die Größenordnungen sind viel, viel anders. Die sind die haben Ausdehnungen von teilweise mehreren tausend oder sagen wir mal 1000 Kilometer plus. Das heißt, bei den mesozyklonalen Superzellengewittern haben wir auch kein Auge des Sturms, wo alles ruhig ist. Nee. Okay. Nee. Das gibt es dort nicht. Also natürlich gibt es eine Rotationsachse, aber da ist jetzt nicht so, wie man das vermuten würde, dass da irgendwo so ein Auge ist. Das, dafür ist das System auch zu klein. Zu klein, okay. Gut, also wir sind, und also ich habe mir, wie gesagt, da die Fotos auf deiner Seite angeguckt und das ist wirklich beeindruckend. Also erzähl doch mal so ein bisschen, ich meine, okay, Leute, ihr müsst auf jeden Fall auf die Webseite gehen, euch die Bilder angucken, aber trotzdem, erzähl doch mal so ein bisschen, was man da sieht, vielleicht auch über die Zeit, wenn sich sowas entwickelt. Also losgehen tut alles mit einem vermutlich relativ normalen, schräg stehenden Cumulonimbus. Losgehen tut es mit Cumuluswolken, mit den kleinen. Aber ja, und man sieht aber dann schon tatsächlich, ja, die sind so ein bisschen geneigt und so. Und je nachdem, wie schnell das geht, manchmal braucht es eine Weile, weil die Atmosphäre oder die Grundschicht gedeckelt ist. Das ist übrigens was weiteres. Ja, genau. Man hat da so eine Temperaturinversion häufig. Wenn man sich das in den Sondenaufstiegen, die Temperatur anschaut, den Temperaturverlauf, das ist auch gut, weil das verhindert, dass direkt alles explodiert. Ja. Es gibt so Tage, ne? Es gibt so Tage, da geht es dann überall los gleichzeitig und dann haben wir das. Genau, ja. Deswegen dauert das manchmal. Das muss erstmal sozusagen weich gekocht werden unter Umständen. Da quillt es dann ein bisschen vor sich hin und aber irgendwann kriegt dann so ein Cumulus den richtigen Schub, der durchbricht diesen Deckel. Ja. Und dann geht es, wenn man richtig viel Potenzial da hat, geht es extrem schnell. Also dann schießt dieser Cumulus nach oben, bildet den Eisschirm oben aus von diesen Gewitterwolken. Das ist ja das, was man so kennt. Diese Amboss-Form, diese Hammerform sozusagen. Und woran man es dann halt, oder woran jetzt ich mit meiner Erfahrung das dann erkenne, man sieht dann, früher oder später, das ist natürlich abhängig. Kein Gewitter ist gleich wie das andere. Klar, also ich habe bisher so viele gesehen und alle sehen sie irgendwie anders aus. Wie viele hast du schon beobachtet? Ich zähle nicht, keine Ahnung. Also wenn man jedes Jahr mal so, sage ich mal, 30 hernimmt oder so, dann und das seit vielen Jahren, dann Größenordnung. Ja. Okay, also du erkennst dann was? Unter dem Aufwindbereich von so einer Superzelle fällt im Normalfall kein Niederschlag aus. Ja. Man hat ja diesen getrennten Auf- und Abwindbereich. Ja. Das heißt, das ist ein niederschlagsfreier Bereich in aller Regel. Und da bildet sich dann, der sieht dann meistens recht spektakulär aus, weil es da durch diesen einfließende Luft kommt es dann, ich gehe jetzt mal nicht zu tief in die Thermodynamik, also es gibt auf jeden Fall so eine schön laminare Schichtung. Mhm. Das sind so ganz glatt gezogene Wolken häufig. Das ist dann so ein Aufwindteller. Ja. Das sieht aus wie so ein Teller. Manchmal senkt sich aus diesem Aufwindbereich dann noch so ein Bereich ab, der geht dann wirklich richtig Richtung Boden. So das wie nach runterhängende, so ein bisschen wie Mamatus, oder wie heißen die? Bloß größer. Ja, diese Mamatus-Wolken, die sind wieder anders. Die sind ja oben, das sind so sackförmige Ausbildungen am Schirm. Nicht. Nee, ich meine unten an diesem dunklen Aufwindbereich. Okay. Das ist erstmal, wenn man das anschaut, ist das ein mehr oder weniger glatte Wolkenunterseite. Ja, ja. Und dann fallen so Dinge raus. Und da bilden sich halt nochmal solche Absenkungen raus, sogenannte Wall Clouds. Bei diesen Superzellen können auch bei anderen Gewittern entstehen erstmal. Da geht es dann meistens relativ turbulent zu. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man bei manchen Superzellen, also da muss man dann ein bisschen Auge dafür haben, sieht man diese Rotation teilweise tatsächlich. Mhm. Also wie sich dieser Aufwind so einwickelt. So ein bisschen korkenziehermäßig manchmal. Diese Neubildungen, diese Quellungen, diese Cumuluswolken, die ja ständig danach geliefert werden und reingeschoben werden, da sieht man dann, wie es die so ein bisschen reindreht teilweise. Okay. Ja, und wenn man sowas sieht, ist schon mal, sage ich mal, jetzt für mich ein gutes Zeichen. dann weiß man, dieses Gewittersystem hat einen gewissen Grad an Organisation. Das gewährt einem mal eine Langlebigkeit, die es einem überhaupt erst ermöglicht, jetzt sich vielleicht noch richtig in Position zu bringen und so. Also, jetzt ist Verfolgersicht. Genau, weil wenn man das nicht hat, dann, wie gesagt, ein normales Gewitter kann sein, nach 30 Minuten ist Ende. Ja. Ja, und ansonsten ist es natürlich schwierig, den Gewittertypus optisch zu unterscheiden. Also streng genommen darf man das auch nicht machen. wenn ich jetzt den Begriff Superzelle verwende, dann mache ich das meistens, wenn ich was sehe, aufgrund von Erfahrungswerten in Kombination mit den Radarbildern, die ich anschaue. Lass uns da vielleicht nachher nochmal drüber reden, was für Werkzeuge du sozusagen zur Verfügung hast bei deiner Verfolgung. Ja. Lass uns gerade noch kurz sozusagen den beschreibenden Teil abschließen von so einer Superzelle. Also der Knackpunkt war, dass ich so eine Superzelle eben nicht wie ein normales Gewitter durch eine sozusagen normale, glatte, schwarze Unterseite auszeichnet, sondern da ist Struktur drin. Sie kann natürlich auch mal also die Bilder, die du da gemacht hast, Phasen, genau. Ja? Aber also die Bilder, die du gemacht hast, sind wirklich eindrucksvoll. Also da sieht man eben genau diese ringförmigen Dinger, die da unten rausquellen. Diese Wall Clouds sieht man. Man sieht diese keilförmigen Dinger teilweise davor. Ist wirklich cool. Ja, ich sollte erwähnen natürlich, dass es bei den Superzellen unterschiedliche Typen gibt. Ja. Es gibt diese klassischen Superzellen. Das ist so ein bisschen, wie ich das gerade beschrieben habe, Aufwindbereich mit so einer Wallcloud, die meistens so ein bisschen schräg geneigt Richtung dem Abwindbereich ist, den man erkennt durch diese Fallstreifen, die da runterkommen vom Himmel, wo dann auch der Hagel und der Regen rausfällt. Dann gibt's sogenannte LP-Superzellen. Das kommt von Low Precipitation, das heißt wenig Niederschlag. Da sieht man auch diesen oftmals so korkenzieherförmigen Aufwindbereich. Aber dieser Abwindbereich, der ist nicht wirklich klar sichtbar. Da kann es sein, da kann man unten durchschauen. Da sieht man gar nicht, wie Niederschlag ausfallen. Die sorgen sehr häufig für sehr großen Hagel. Also da hatten wir letztes Jahr. Wenn nichts rausfällt, wie kann es denn hageln? Das ist optisch. Das ist natürlich optisch ein Problem. Ah, okay. Sehr großer Hagel fällt mit relativ geringer Hageldichte. Ah, okay. Und dann oftmals, der fällt trocken, sagt man. Ja. Das heißt, da ist nicht viel anderer Niederschlag in Form von Regen dabei. Wir hatten das letztes Jahr, 2012, am 30. Juni, da gab es so eine LP-Superzelle. Da hat man von Weitem, hat man zwar den Aufwind gesehen, aber der Abwindbereich hat gefehlt und da weiß man erstmal nicht so genau, was ich sage. Und dann hat das Ding riesigen Hagel, also da waren 9 cm Brocken dabei, die dann runtergekommen sind. Das ist der andere Typus. Den gibt es tatsächlich seltener hier. Und dann gibt's dieses, was jetzt das war, was hier die Schäden verursacht hat. Das ist eine HP-Superzelle von High Precipitation. Da fällt extrem viel Niederschlag aus. Die schimmern dann häufig auch so ein bisschen grünlich. Genau. Das hat man auch gesehen. Da ist extreme Wasserlast auch dahinter. Und die sind dann natürlich, wenn man die Morphologie wieder anschaut von der Gewitterzelle, sind die dann auch den inneren Organisationsgrad, da unterscheiden die sich dann auch nochmal. Manche bilden dann da den Aufwind noch ein bisschen vorne dran und so weiter und so fort. Also viel zu kompliziert, als alles eigentlich auszuwälzen. Das ist ein Riesengebiet, Das war so eine HP-Superzelle. Da sieht man dann häufig tatsächlich vorne auch diese runterhängenden Zähne vor diesem Abwindbereich. Also sieht schon so ein bisschen angsteinflößend aus. Also, weil das sieht man halt dann jeden Tag und durch diese verschiedenen Farben und die verschiedenen Wolken und also es war schon, das ist echt beeindruckend. Das ist das, was mich auch fasziniert. Ja, das ist das, was mich fasziniert, diese, ich sag mal, furchteinflößende Ästhetik, die einem das Wetter da bietet. Ja. Das ist Wahnsinn, Für mich ist das, diese oftmals dann auch mit Symmetrie verknüpft. Genau. Wie in der Natur natürlich häufig. Ja. Diese ansprechenden Wolkenformationen, das ist das, was mich begeistert nach wie vor. Ja. Sollen wir dann mal über deine Tätigkeit sozusagen reden? Gern, ja. Du hattest schon gesagt, vorhin irgendwie verfolgen. Das heißt, euer Ziel, ich gehe mal davon aus, ihr seid mehrere, euer Ziel ist, ihr wollt solche Superzellen oder andere interessante Erscheinungen finden und denen dann hinterherfahren? Hinterherfahren, das ist ein gutes Stichwort. Genau, das Hinterherfahren. Es endet oftmals darin. Das ist allerdings nicht das angepeilte Ziel. Im Idealfall, also ich sag mal, wie das so grob abläuft, in aller Regel beginnt es damit, dass man, also ich gehe jetzt mal von einer ausgeprägteren Gewitterlage aus, wie jetzt neulich, dann sieht man schon einige Tage im Voraus, wenn man sich mit den Wettermodellen befasst, da ist was im Busch, da könnte es auch gröber werden. Dann beobachtet man das mal, schaut die einzelnen Wettermodelle durch, die ja Gott sei Dank frei zugänglich sind. An was erkennt man das? Also an was für Daten guckst du an? Du wirst ja nicht einen normalen Wetterbericht morgens sonnig und einzelne Gewitter angucken. Nee, natürlich nicht. Das ist das, was man sich halt was ich mir jetzt auch angeeignet habe, wo ich auch immer noch im Lernprozess bin. Aber es gibt halt einige Wettermodelle, die liefern mehr oder weniger häufig, sage ich mal, neue Läufe. Das sind so Großrechner, die rechnen das Wetter durch, sage ich einfach mal. Da gibt es zum Beispiel das GFS, das Global Forecast System oder WRF und noch diverse andere. Die Karten sind nicht alle, aber viele frei zugänglich. Und dann kann man da reinschauen und dann schaut man eben jetzt, wenn man speziell auf Gewitter fixiert ist, schaut man nach den typischen Indizien. Wie jetzt beispielsweise eben solche Kaltfrontdurchgänge. Ja. Die sind natürlich recht einfach im Normalfall zu erkennen. Also da schaut man sich dann es gibt da, eine Kaltfront erkennt man jetzt nicht in einer Karte. Es gibt das eine Modell, wo ich mir da immer anschaue, da hat es, glaube ich, wie viele Parameter kann man sich da anschauen? Über 50 Stück. Okay. Ja. Aber das sind schon auch grafische Karten oder natürlich. Zahlenwerte an. Nee, das ist eine grafische Darstellung von je nach Maschenweite, also je nachdem. Größe der berechneten Zelle. Genau. Ja. Je feiner die Maschenweite, desto besser natürlich erstmal. Ja. Das geht also, das, was ich jetzt dann immer, wo ich meinen Fokus drauf setze, das hat 4 Kilometer Maschenweite. Mhm. Ist auch noch relativ grob, eigentlich, aber schon recht gut. Und wenn man es sich ganz einfach machen will, sage ich mal, es gibt von diversen Wettermodellen so ein Modellwetter, das berechnet wird. Da gibt es dann in der Meteorologie, gibt es solche, für jedes Wetter gibt es halt so ein Symbol. Ja, genau. Sonne und dann der Grad der Bewölkung oder Gewitter ist so ein Symbol, wo so ein Blitz rauskommt und so. Klar. Dann kann man das einfach mal durchklicken im 3-Stunden-Intervall beispielsweise und sieht dann, okay, da berechnet das beispielsweise Gewitter und da nicht. Das ist gefährlich, weil das ist so eine ganz grobe, ohne irgendwas dahinter. Das aber es gibt ja sozusagen den Hinweis, wo du dann ins Detail gehen solltest. Beispielsweise, man kann die Herangehensweise machen, wenn man jetzt nicht viel Zeit hat. Das kommt ja auch häufig vor. Man hat ja nicht immer Zeit, sich da als jeden Tag 2 Stunden die Karten durchzugucken. Wenn man es dann tatsächlich genau machen will, dann schaut man sich eben viele Parameter an. Das sind die Temperaturen in beispielsweise in 850 Hektopascal. Da schaut man sich dann, da erkennt man dann auch die kalte Front beispielsweise. Mhm. Dann schaut man sich, wenn man zum Beispiel sieht, okay, es könnte Gewitter geben, dann schaut man, wie werden die denn ungefähr organisiert sein, ganz grob. Also die Windscherung, auch das wird berechnet beispielsweise. Mhm. Da gibt es dann unterschiedliche Scherungsparameter, also zum Beispiel die Scherung in 0 bis 3 Kilometer Höhe oder nur 0 bis 1 Kilometer oder sogar bis 6 Kilometer hoch. Und das wird dann zum Beispiel definiert über die Differenz der Geschwindigkeit oder die Differenz der Richtung. Das wären so Parameter dann. Genau, das ist meistens, also es gibt so Windscherungswerte, die sind sehr komplex zusammengesetzt. Die nennen sich dann beispielsweise, das nennt sich SRH, steht für Storm Relative Helicity. Ist so ein Parameter, da fließen einige Sachen mit ein. Okay. Also nicht nur diese Änderung, aber im Speziellen. Ja. Dann kann man sich da mal ein Bild machen, okay. Man hat jetzt zum Beispiel mit was zu rechnen, was ein bisschen organisierter ist. Klar, die Kaltfront-Durchgänge an sich bergen natürlich die Gefahr von organisierten Gewittern erstmal an der Kaltfront oder einer Konvergenz. Ja, und man versucht dann halt das ganz Schwierige ist dabei, dass man natürlich den Modellen immer nur so ein bisschen, man darf denen nicht voll vertrauen. Klar. Da zählt relativ viel Erfahrung. Das sage jetzt ich gut hier mit meinem Alter. Ja, da gibt es natürlich Meteorologen, die haben da mit Sicherheit viele, viele Jahre mehr Erfahrung. Ja. Aber es ist so eine Erfahrung, die einen dann auch so ein Bauchgefühl dafür gibt. Ja. Da muss man halt versuchen, mit den unterschiedlichen Modellen, also ich schaue mir im Normalfall bei so einer stärkeren Gewitterlage, schaue ich mir dann schon 4, 5 Modelle an. Und dann muss man so gucken, gibt es irgendwelche Trends? Sind die sich einig? Häufig sind sie das nicht. Ja, genau. Das ist das Tolle. Und dann muss man natürlich noch schauen, gibt es eine Konsistenz in der Sache? Das heißt, wenn da jede 6 Stunden ein neuer Lauf rauskommt, so ein neuer Rechnungslauf, muss man gucken, wie ist das im Vergleich zu dem alten? Ja. Passiert da was? Bleiben die Trends die gleichen? Genau. Ja. Und da muss man sich halt da wirklich so ein Zielgebiet erarbeiten. Ja. Das heißt, man muss dann gucken, okay, heute beispielsweise Südwesten interessant von Deutschland oder erstmal vielleicht Südosten Richtung Bayern oder so. Grober kann man es erstmal nicht machen. Ja. Sag ich mal, ein, zwei Tage voraus geht jetzt mal gröber, mache ich zumindest nicht. Das ist bedingt sinnvoll nur. Ja. Also wie gesagt, ich kenne das halt aus der Segelfliegerei. Da haben wir auch mehrere Wetterberichte, die auch alle ihre eigenen Modelle haben, die auch die Wetterdaten dann in unterschiedlicher Form darstellen, in unterschiedlichem Detaillierungsgrad. Und wir machen das genauso. Wir gucken verschiedene Berichte an, gucken, ob die alle das Gleiche sagen, gucken, ob sich die Daten über die Tage in einer konsistenten Richtung weiterentwickeln. Genau. Und wir machen eigentlich das Gleiche wie ihr, nur dass wir nicht Gewitter suchen, sondern wir suchen normale Kumulanten. Ja. Das heißt, wir bilden uns da auch ein Bild. Wir glauben auch nicht, nicht alles, was der Wetterbericht sagt. Das ist gut, ja. Aber wahrscheinlich ist das vom Vorgehen her relativ einfach. Also ja. Ich gucke auch mehr oder weniger im Sommer jeden Tag 2-3 Wetterberichte an, um mir schon mal zu überlegen, wann lohnt sich's denn, irgendwelchen Kunden abzusagen, weil ich dann doch fliegen gehen muss, ja. Und so ähnlich wird es bei euch auch sein. Richtig, ja. Also natürlich, es gibt so Fälle, da freut man sich dann schon, also da kommt da schon ein bisschen Aufregung ins Spiel, weil man sieht, oh, ja. da wird's aber richtig übel. Ja, und dann wird es plötzlich innerhalb von 24 Stunden, ich mag nicht sagen komplett rausgerechnet, aber der Trend geht dann über zu, sage ich mal, gewittrig durchsetztem Regen oder sowas. Genau. Ja. Das kann natürlich immer passieren. Ja. Deswegen muss man dann auch immer vorsichtig sein mit seinem Optimismus, dass man dann nicht. Ja. Klar. Und am Tag X, also wenn man jetzt so einen Tag hat, dann schaut man, also ich stehe dann meistens relativ früh auf und dann gleiche ich die aktuellsten Läufe der Modelle ab mit der Realität. Das geht ganz gut, wenn man sich zum Beispiel nur das Satellitenbild mal anschaut. Ist noch Sonneneinstrahlung gegeben, was zum Beispiel immer positiv ist, ja, für Gewitter. Je mehr die Sonne noch reinheizen kann, desto besser. Versucht es abzugleichen. Ein paar Temps angucken vielleicht, um die Schichten Bodenwerte zu verstehen. Bodenwerte ist das große Manko. Der Zugang zu guten Bodenwerten, das ist ein ganz großes Problem für uns. Okay. Weil, ja, also Deutschland hat natürlich schon ein relativ enges Messnetz. Wir haben ja hier den Deutschen Wetterdienst, der Wetterstationen betreibt und jetzt vom Jörg Kachelmann, genau, die Meteomedia. Nur hat man da natürlich, der Zugang ist, sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie ist denn das, stündlich teilweise nur oder so und dann mit einer Verzögerung von 20 Minuten oder 30 Minuten gar bis der aktuelle Wert und hat man natürlich nur so Parameter wie Temperatur und Windrichtung, und aber bei Taupunkt oder so beispielsweise hörst du schon auf. Und es ist natürlich das, was eigentlich sehr wichtig ist für uns. Also die ganzen anderen technischen Hilfsmittel sind gut und recht, aber gerade wenn man draußen im Feld steht, dann muss man immer auch auf diese Oldschool-Sachen, sage ich mal, zurückgreifen. Ja. Windrichtung, ganz entscheidend häufig, gerade vor Kaltfronten. Wenn da der Wind dreht auf Nordwest hier, dann ist das oftmals gelaufen. Nicht immer, aber oftmals. Dann sickert die Kaltluft schon ganz seicht ein, sage ich mal, und räumt die Energie ganz langsam aus. Ja. Und da das ist unser großes Problem, dass wir da nicht so wirklich Zugang haben zu den guten Bodenwerten. Die kann man aber natürlich auch morgens anschauen schon. Wie sieht's aus? Wie ist die Temperatur? Wie ist der Taupunkt? Sehr entscheidend, immer bei Gewittern. Also Taupunkt war nochmal was? Taupunkt ist letztlich die Temperatur, bei der die Luft so gesättigt ist mit Feuchte, dass es anfängt auszukondensieren. Okay. Also ist letztlich die Luftfeuchtigkeit, sage ich mal. Maß also für die Luft, Maß abhängig von der Temperatur eigentlich. Ne? Natürlich, aber Maß für die Feuchtigkeit. Ja. Und dann telefonieren wir uns in aller Regel zusammen, schauen, okay, wie sieht es aus, wo geht man hin? Da muss man das jetzt schon enger eingrenzen, weil da kann man natürlich, da reicht nicht aus zu sagen, ja, Baden-Württemberg, weil das ist groß. Ja. Und ich habe ja vorher gesagt, dass das, wenn es losgeht, häufig sehr schnell passiert. Das große Ziel ist dann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Oder zumindest so zu stehen erstmal, dass man die Möglichkeit noch hat, sich in kurzer Zeit irgendwo hin zu verlagern. Also am besten an dem Autobahnraschparkplatz. Das ist genau der Punkt. Also man muss halt sozusagen infrastrukturell gut angebunden sein. Das ist der Idealfall. Man muss gleichzeitig oder man sollte noch eine gute Aussicht haben, dass man optisch halt gucken kann, was passiert um einen rum. Also auch ein bisschen weiter. Bisschen weiter, also das sollte im Idealfall, man sollte schon so 50 Kilometer schauen können, wenn es denn die Grundschicht überhaupt zulässt. Manchmal ist es ja so diesig, dass man nicht so weit sieht. Aber von der Geografie her sollte man weit gehen. Dann, natürlich, das ist verbindet sich aber meistens nicht gut mit Autobahnen, die sind meistens nicht auf Bergen. Ja, deswegen ist das eine große Herausforderung, schon mal zu sagen, okay, wir fahren jetzt dort und dorthin. Weil es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, sozusagen sit and wait. Ja, man sitzt da auf geparkten Koffern und sagt, wir warten jetzt, bis es irgendwo losgeht und fahren dann los. Das geht ganz gut, wenn es, sage ich mal, im Umkreis von 20, 30, 40 Kilometern passiert. Wenn es weiter weg ist, wird es sehr schwierig. Das heißt, ihr habt dann in eurer Stormchaser-Community auch so bekannte Hotspots, wo man hinfährt, von denen man aus gut gucken kann und gut angebunden ist. Die gibt's. Die sind natürlich jetzt nicht niedergeschrieben oder das ist auch nicht im Atlas zu finden, sondern das ist dann das, was man halt auch mit der Zeit quasi, da weiß man, da fahren wir mal dorthin oder dort. Aber es gibt solche Punkte, ja. Nenn mal ein, zwei Beispiele, nur so ein Interesse halber. Ja, ein gutes Beispiel sind hier gerade um Stuttgart die Filtern oben. Da gibt es ein paar Punkte, wo man relativ schnell, sage ich mal, noch mit den Autobahnen, also A81, A8 agieren kann oder auch nördlich dann. Ja. Mit der Sicht geht's dort. Da hat man Autobahnen in der Nähe und das ist schon mal, sage ich mal, die Hauptfaktoren. Dass das natürlich nicht immer ideal ist, weil dann Gewitter, wenn die natürlich an der Alp entstehen oder dann geht man jetzt erstmal vielleicht nicht Richtung Filtern, sondern guckt halt, dass man da irgendwo dort in der Nähe bleibt. Ja. Also das bietet sich halt dann an, je nachdem, was man sich so erarbeitet hat. Leiterberg oder irgend sowas. Ja, wo man mit der Auslöse mehr oder weniger rechnet. Ja. Ja, diese Punkte, das ist die große Herausforderung. Weil, und das ist das, was ich vorher gesagt habe mit dem Hinterherfahren, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass man von Anfang an einem Gewitter hinterherfährt. Man muss sich vorstellen, die Gewitter, die ziehen Luftlinien natürlich, ja, und die sind 40 km/h schnell mal 50, die können auch mal schneller wie 60 km/h werden. Ja. Das hört sich erstmal wenig an. Naja, aber Luftlinie ist gute Abkürzung. Dann hat man das, dass Gewitter häufig zu der Tageszeit sich bilden, wo viele Leute unterwegs sind. Also im Worst Case natürlich in die Rush Hour, aber tendenziell später Nachmittag, 16, 17, 18 Uhr. Ja. Da ist viel Verkehr, da hat man es mit dem Vorankommen eh schwer. Und da muss man es natürlich schauen. Ja. Man muss Hubschrauber dann, wäre die Lösung. Hubschrauber, ja. Gute Aussicht, brauchst keine Autobahn. Ja. Also wenn irgendein Sponsor zuhört, der uns einen Hubschrauber anbietet, dann soll er sich doch bitte melden. Ja. Aber jetzt mal kurz ernsthaft, nur kurz als kleiner Umweg. Ich meine, das Ganze aus der Luft zu beobachten, wäre vielleicht wirklich ganz interessant. Man muss natürlich Abstand halten, wenn man in sowas wirklich gar nicht reinfliegen will. Gibt es da Ideen in eurer Community? Natürlich gäbe es die Möglichkeit. Ich meine, heutzutage gibt es ja diese Drohnen oder so, diese Fluggeschwader. Ah, euch mit irgendeiner Fliegergruppe zusammen zu tun und sagen, hier komm, ach so. Wir chartern uns zu dritt oder zu viert so eine Cessna. Ist auch nicht viel teurer dann als, ich meine, wäre ja mal eine Sache. Man könnte sich das mal vorstellen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die fotogenischen Erscheinungen tatsächlich vom Boden aus am besten zu sehen sind. Das gerade diese Wolkenunterseiten, dieses ganze Geschehen. Ja. Und, also doch der Hubschrauber, weil dann kann man überall landen. Richtig, ja. Es wäre der Hubschrauber. Ja. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Du hast gerade versucht zu erzählen, wenn man dann irgendwie sich zusammen telefoniert hat oder gesagt was. Dann beginnt natürlich die große Frage, ist dann erstmal, wie weit ist denn weg das Zielgebiet? Weil da hängt eine Grundsatzentscheidung dran. Fährt man überhaupt los? Ja. Weil wenn man jetzt finanziell nicht sonderlich super situiert ist, dann überlegt man sich das natürlich schon. Klar. Da steckt Zeit dahinter, in der man jetzt nicht auch viel machen kann. Könnte. Ich meine, ich kann als Student mir die Zeit noch ein bisschen freier einteilen, weil mir gibt es dann häufig kurze Nächte dafür oder so. Aber es steckt natürlich immer Zeit dahinter. Dann steckt ein finanzieller Aspekt dahinter. Und natürlich die Gefahr, dass man total umsonst fährt. Klar. Auch das kommt nicht selten vor, dass man viele hundert Kilometer fährt und gar nichts passiert. Ja. Deswegen die Grundsatzentscheidung und die richtet sich mit danach, wie weit ist denn weg. Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich für Südostspanien gut aussieht, dann überlegt man sich das zweimal. Ja. Und wenn man dann beschließt, loszugehen, dann fährt man meistens einfach mal los. Und das kann sich auf der Fahrt erfahrungsgemäß noch häufig ändern. Ja. Weil dann hat man neue Werte, neue Satellitenbilder, neues Ding und sieht dann, vielleicht doch noch 50 Kilometer dahin oder dorthin. Das heißt, ihr holt euch dann während der Fahrt die Echtzeitbilder übers Netz halt runter. Ja. Logischerweise, ihr telefoniert vielleicht auch mit anderen Leuten, die irgendwo rumfahren, die irgendwie anders unterwegs sind. Unter Umständen, ja, natürlich. Wenn das möglich ist, dann sind solche Einschätzungen von anderen Leuten vor Ort irgendwo anders natürlich sehr wertvoll. Wie groß ist diese Community, wie viele von euch sind da so typischerweise unterwegs an einem guten Tag? Sind es irgendwie 10 in Baden-Württemberg oder Hunderte? Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich tagesabhängig, klar wenn es auf ein Wochenende fällt, tendenziell mehr. Diese Community ist am Wachsen. Okay. Das schwappt so ein bisschen rüber auch aus den USA. Da gibt es so ein bisschen so eine Glorifizierung von diversen Personen, die tatsächlich da wie die Helden, also die filmen mehr sich selbst, wie sie im Auto rumschreien oder so, als raus. Gibt's alles, kann man alles anschauen natürlich. Die Community wächst, das steht fest. Und jetzt in Baden-Württemberg, wie viele sind da unterwegs? Ich würde jetzt mal sagen, das sind schon 30 Leute vielleicht. Okay. Sowas, 30, 40. Ja. schwer zu sagen. Ja, ich meine, gut, die aber in Größenordnung. Ja, sorry. Die Dunkelziffer dürft höher liegen, weil ich kenne ja nur den, mit denen ich irgendwo mal vernetzt war oder so. Da gibt es dann irgendwie Webseiten, Mailinglisten. Es gibt Foren im Speziellen, die Wetterzentrale, also diese wetterzentrale.de, die hat auch ein Forum, da ist schon mal, da sind einige Leute und dann gibt es natürlich einschlägige sogenannte, ja, ich mag jetzt sagen Stormchaser-Seiten, aber es gibt solche Foren, wo man dann erstmal... Können wir nachher mal ein, zwei verlinken oder so. Gut, ihr fahrt rum, ihr sprecht euch ab, holt euch die neuen Daten und irgendwann erwischt ihr das Ding dann? Also dann kommt es darauf an. Es gibt die Situation, dass bereits während man auf dem Weg ist, die Auslöse stattfindet von den Gewittern. Oder, das kann auch vorkommen, man stellt sich irgendwo hin und muss erstmal warten. Dann wird es, sage ich mal, erstmal langweilig. Ja. Das kann sein, da sitzt man dann teilweise mehrere Stunden irgendwo auf dem Feld und es passiert nichts. Ja. Es geht nicht los. Da braucht man dann Geduld, da muss man auch gucken, dass man dann nicht irgendwie frühzeitig sagt, ach, wird nichts mehr, fahren wir heim. Weil die Erfahrung lehrt, gut Ding will Weile haben. Ja. Wenn es jetzt während der Fahrt schon losgeht, dann hat man natürlich das Problem, dass man in aller Regel schon mal nicht dort steht, wo man eigentlich gern stehen würde. Man kann natürlich Glück haben und es bildet sich dann hier direkt 10 Kilometer weiter, dann ist die Sache gut. Und wenn es dann halt losgeht, dann beginnt eigentlich die wirkliche Arbeit. Deswegen geht es eigentlich auch gut nur im Team, weil man braucht jemanden, der fährt. Der muss sich erstmal ganz auf den Verkehr konzentrieren. Klar. Weil das ist erstmal die größte Gefahr, der mal ausgesetzt ist, der Straßenverkehr an sich. Dann brauchst du jemanden, der navigiert. Und der oder eben noch eine andere Person, man muss dann quasi die aktuellen Entwicklungen abgleichen mit der Kartenlage, also mit der Straßenkartenlage. Man muss halt schauen, wo zieht's hin, wo steht man jetzt gut und so. Man muss noch abgleichen, haben wir da irgendwas im Kopf, wo wir uns jetzt hinstellen können oder so, wo man gute Sicht hat. Ja. Und das kann dann unter Umständen natürlich schon sehr hektisch und stressig werden, weil, wie gesagt, Gewitter sind schnell, man ist unter Umständen langsam, hat einen LKW vor sich und kann nicht fahren und. Aber ich sag mal, der Idealfall sieht tatsächlich so aus, man postiert sich, es geht los, man steht halbwegs gut, verlagert sich vielleicht noch 10 Kilometer irgendwo anders hin, dass man den interessanten Bereich der Gewitterzelle sieht. Und der ist tatsächlich recht klein. Also meistens ist es dieser Aufwindbereich oder unter Umständen auch die Grenze zwischen Auf- und Abwindbereich, dass man den quasi im Blick hat. Und dann lässt man, wenn man gut steht, lässt man das Gewitter schon mal näher kommen. Kann man dann Zeitrafferaufnahmen machen, beispielsweise von dem Aufzug, wo man dann schön die Dynamik auch erkennt. Ja. Kann Fotos machen und kann sich auch mal so einen Eindruck von dem Gewitter so, kann sich einen Eindruck bilden. Was ist das für ein Ding? Ja, ist das jetzt tatsächlich schnell unterwegs? Weil auch da täuscht dann halt häufig diese technischen Mittel, die man hat. Und die Realität, das stimmt häufig nicht so ganz halt überein, sage ich mal. Und dann, je nachdem, man kann natürlich sagen, ja gut, okay, jetzt haben wir es gesehen, jetzt lassen wir das drüber ziehen oder vorbeiziehen, je nachdem, wie man halt das einschätzt. Ja. Das ist das, da braucht man auch Erfahrung. Sieht man ein Gewitter, muss man halt einschätzen, kann ich es wagen, jetzt dort, sage ich mal, in den Kern reinzukommen. Halbwegs gefahrlos noch. Wobei es ja, also zumindest jetzt hierzulande, selten so schlimm wird, dass es wirklich gefährlich wird. Das kommt drauf an, wo man steht. Also ich mag mal sagen, die Gewitter sind auch bei uns, was die Gefährlichkeit angeht, ein bisschen unterschätzt. Es ist tatsächlich so, dass viele Gewitter sehr starken Wind mit sich bringen. Und wenn man sieht immer wieder Leute, die dann an den Straßenrand hinfahren, und da ist eine Reihe mit großen Bäumen daneben. Okay, oder so. Ja, das ist blöd, ja, sicher. Das ist sehr gefährlich. Klar. Da muss man natürlich gucken wegen Blitzschlag. Ich meine, klar, wenn wir draußen rummachen da mit unseren Stativen und so. Der Wind ist die Sache. Man muss halt schauen, dass man wirklich eigentlich weg von großen Bäumen ist. Also das ist das, was man immer versucht zu vermeiden. Nicht nur wegen Blitzschlag, weil da Baumunfall oder Ast. Das ist ganz schnell vorbei. Ja. Der Hagel oder so, das ist richtig, das ist tendenziell seltener, dass es da gefährlich wird, aber wir hatten jetzt dieses Jahr, hatte ich jetzt bereits dreimal die Situation, dass ich dachte, jetzt haut es uns die Scheiben rein. Ja. Und so eine Seitenscheibe, die splittert, dann hässlich und es gibt Schnitzverletzungen und gilt es absolut zu vermeiden natürlich. Ja. Da kann man sich natürlich schon den Wind drehen, dass es nur die Heckscheibe nimmt, wenn möglich und so. Allerdings ist es tatsächlich, man muss halt so abschätzen können oder versuchen das zumindest, was kommt da auf mich zu? Wie schlimm wird das ungefähr? Können wir uns das leisten, da reinzukommen? Und man sollte ja nicht unbedingt mit einem neuen Auto unterwegs sein, oder? Ja, wenn man in den Kern kommt von so einem Hagelgewitter, tendenziell nicht, es sei denn, man... Hagelschaden ist ja versichert, ne? Ich glaube, Abteilkasko ist das versichert. Auch wenn man mit Absicht reinfährt, oder darf man das Versicherung dann eher lieber nicht das sagen? Das weiß ich jetzt nicht, wenn man natürlich mit Absicht reinfährt. Das ist natürlich, juristisch bin ich jetzt nicht so geschult, aber weiß ich nicht. Ja, natürlich wird es da schwierig, da ich denke mal, da könnte man Probleme kriegen. Also wenn man denen sagen würde, ist mein Hobby da in Hagel reinzufahren, dann vielleicht nicht so gut. Finden die das vermutlich nicht sonderlich toll. Ja. Wobei persönlich, also mich würde jetzt so ein Hagelschaden nicht stören, solange nicht ganz gravierend ist. Natürlich die Scheiben, das ist ärgerlich, die muss man austauschen lassen und so. Aber Dellen im Auto, wenn man das Auto wiederverkauft wird, ist halt kaputt. Der wiederverkauft wird, ist kaputt, natürlich. Dafür kriegt man in aller Regel, also ein Hagelschaden ist ja auch was halbwegs gut ausbezahlt wird. Ja. Also ist tatsächlich so, dass. Und wenn ein diese Optik, also wenn man das Auto nicht als Status fährt, dann kann es auch. Oder Faltdächer und so Sachen, die sind immer kritisch. Je nachdem, ob man sich das erlaubt, also ob man denkt, man kann sich das erlauben oder nicht, könnte man sich einfach überrollen lassen, sage ich mal. Und dann danach heimfahren, wenn man da zufrieden ist. Ja. Wenn man das natürlich ein bisschen, also wenn es die Zeit zulässt und alles, dann kann man natürlich versuchen, nachdem das Gewitter näher gekommen ist, bis es dann auch irgendwann anfängt, unfotogen zu werden, weil die Nähe einfach, da erkennt man viele Strukturen nicht mehr so genau, zusammenpacken und versuchen, sich wieder davor zu setzen, also Abstand zu gewinnen. So quasi schräg von der Seite immer davor zu sein. Ich sag mal, der Idealfall. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, ein guter Chaser wird nicht nass. Mhm, ja, das heißt, im Idealfall fährt man natürlich parallel zur Gewitterzelle oder immer so, dass man nicht von dem Abwindbereich, der die Gefahren wie Hagel und so birgt. Ja. Das ist der Idealfall. Das funktioniert in den USA mit ihren Schachbrettstraßen noch ganz gut. Das funktioniert hierzulande tendenziell schlecht. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Das ist die Königsdisziplin. Also wenn man sich dann nochmal davor setzt, das wieder rankommen lässt und das Gewitter nicht stirbt und so. Ja. Gibt es noch irgendwas Spezifisches zu dem am 28.07. war es, hast du gesagt, zu erzählen? Also aus meiner Wahrnehmung war das, also ich verfolge das Wetter relativ bewusst durch die Fliegerei, aber ich weiß jetzt, habe nicht besonders gutes Gefühl, wann da irgendwelche besonders tollen Superzellen da hier vorbeikommen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das schon ein bisschen was Besonderes war. Es war tatsächlich in einem Punkt was Besonderes. Also dass es eine Superzelle war, ist nicht besonders. Okay. Die Zugbahn ebenfalls nichts Besonderes. Es ist häufig so, dass die Auslösung von Gewittern an solchen Tagen und auch von diesen vorlaufenden Superzellen im Schwarzwald oder am Schwarzwald passiert. Ja. Und die scheren dann aufgrund von ihrem Rotation, das hätte ich vielleicht vorher auch noch sagen können, scheren diese Gewitterzellen so ein bisschen aus der Hauptströmungsrichtung. Mhm. Das hat mit der Rotation zu tun. Die rotieren und dadurch ist wie so ein Kreisel, sage ich mal ganz vereinfacht. Und dass die dann da häufig an der Alp oder am Alp drauf auf der Alp, je nachdem natürlich, entlang gehen, ist nichts Besonderes. Ja. Das kommt vor. Dass die größeren Hagel produzieren, ist ebenfalls jetzt nichts Besonderes. Dieses Mal war besonders die Dimension, dieser Streifen, in dem der Hagel gefallen ist. Der war extrem breit. Mhm. Das waren teilweise wirklich 10 bis 15 Kilometer, in dem 5 Zentimeter Hagel und mehr gefallen ist. Mhm. Und das hat man sehr selten. Okay. Also normalerweise fällt so ein großer Hagel mal, manchmal sind es nur ein paar hundert Meter. Manchmal ist es ein Kilometer oder so, aber diese Dimensionen sind tatsächlich selten. Und deswegen ist jetzt auch der Schaden, also ich habe jetzt nochmal geschaut, die aktuellsten Rechnungen der Versicherung gehen dahin, dass das tatsächlich das teuerste Hagelunwetter Deutschlands jetzt ever ist. Ja. Es gibt noch eins, das konkurriert, das war 84, glaube ich, in München gab es so einen Hagelsturm. Der war ebenfalls sehr teuer. Das waren, glaube ich, also nicht festnageln auf die Zahlen, 3 Milliarden D-Mark. Wobei das ja nicht nur was mit der Dramatik des Wetters zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, wenn das Ding über München runtergeht, ist das was anderes, als wenn es irgendwo über Mecklenburg-Vorpommern Dazu. Na? Viele von diesen extremen, also auch von den großen Hagel, ich meine, es hagelt hier in Baden-Württemberg, speziell Richtung Alp ist man, lebt man in einem Bereich, also wenn man die Bar und das Alpvorland mitnimmt, in einem hageltechnisch mit am im gefährlichsten Bereich von ganz Deutschland. Mhm, es gibt noch einen Bereich in Bayern, in südlichen Bayern da, in Oberbayern, bei Rosenheim da die Ecke, ist auch sehr gefährdet. Aber man hat hier tatsächlich eine sehr hohe Gefährdung. Ja. Und dadurch, dass der Hagel eben oftmals nur in so kleinen Schneisen fällt und das dann teilweise den Alp drauf oder die Alp betrifft, wo die Bevölkerungsdichte sehr, sehr klein ist, dann kriegt man das nicht so mit. Ja. Jetzt hat es Tübingen getroffen, Reutlingen getroffen, Schwäbisch Gmünd und ich weiß nicht, welche Städte noch alles. Ja. Da ist natürlich jetzt ein ganz anderes Bewusstsein da. Ja. Und für dich so als Verfolger, also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die letzten 30 deiner Berichte gelesen, aber also für mich haben diese Fotos schon echt beeindruckend ausgesehen, oder war das für dich eher so Standard? Nee, Standard war das natürlich nicht. Also es war eine sehr beeindruckende Gewitterzelle, auch von ihrem Aussehen her, von ihrer Dynamik war das, sie war sehr schön, also im Sinne von jetzt. Ausgeprägt einfach. Ja, von ihren Erscheinungen und von ihren Folgen, ja, das, was sie angerichtet hat, natürlich auch. Ja. Wir haben auch die Schäden so ein bisschen dokumentiert. Ja. Also alles in allem war das natürlich, was das angeht, schon, sag ich mal, ein Highlight. Ja. Wir hatten dieses Jahr schon mal, es gab, das ist jetzt auch nicht in den Medien so gekommen, es gab am 6.8., also nur wenig später, eine gute Woche später, gab es nochmal ein Hagelunwetter. Mhm. Das ging fast am ähnlichen, also fast an der gleichen Stelle durch, nur, ich sag mal, was waren es? 50 Kilometer weiter südlich, auf der Alp. Und da sind jetzt offiziell 14 Zentimeter Hagel. Mhm. Ein 14 Zentimeter Hagel kommt. 14 Zentimeter. Das sind fast 400 Gramm. Ja. Das ist massiv. Ja. Nur hat das tatsächlich kleiner Streifen, nur so ein paar kleine Ortschaften Richtung Sonnenbühl auf der Alp getroffen. Ja. Mhm. Da ist dann die Medienpräsenz natürlich nicht da. Kriegt keiner mit. Und also von daher, es war jetzt nichts komplett Außergewöhnliches für mich, aber es war ein tatsächlich Highlight. eins von den sehr einprägsam. Wie oft hat man sowas? Jedes Jahr? Alle paar Jahre? So in diesem Jahr? Also das variiert. Also es gibt Jahre, da passiert relativ wenig und dann gibt es Jahre, da kommt es ein bisschen gehäuft vor. Natürlich auch ein subjektiver Eindruck. Aber man hat in Baden-Württemberg und jetzt speziell an der Alp eigentlich jedes Jahr mal so eine Superzelle. Ja. Okay. Du sagtest gerade Trend und Tendenz. Die Frage liegt natürlich nahe. Klimawandel, das Wetter wird wärmer oder zumindest extremer oder durch das Wärmer vielleicht extremer. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Eine persönliche Wahrnehmung über ein paar Jahre ist natürlich irgendwie nicht wirklich repräsentativ. Beispiel unter den Segelfliegern gibt es so dieses Ding, dass das Wetter sich über die letzten 20, 30 Jahre dahingehend verändert hat, dass viele von den wirklich guten Streckenflugwetterlagen nicht mehr im Hochsommer sind, Juli, August, sondern eigentlich eher Mitte Mai bis Ende Juni. Mhm. Weil es im Sommer halt oft, also wir sagen halt, entweder es ist blau und stabil und scheiße, oder es gewittert. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, das ist das, was man so schwätzt. Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Also ich würde, wie gesagt, den Überblick, den ich habe, der ist natürlich jetzt im Vergleich zu den Statistiken und allem klein. Ich würde sagen, okay, es könnte einen leichten Trend zu Extremen geben. Ja. Ja, ob das jetzt diese Überschwemmungen sind, wir hatten hier ja da bei dem Hochwasser dieses Jahr hat es einige Pegelrekorde gebrochen beispielsweise, sind tatsächlich lang dokumentiert schon. Ja. Oder ob das solche Gewitterlagen sind, man muss halt vorsichtig, also ich bin deswegen vorsichtig, weil diese Statistiken, und damit meine ich auch die jetzt rangezogen waren für die Klimaerwärmung, die sind auf Erdsicht bezogen natürlich ein Witz. Ja, also auf Erdzeiten. Ja, auf diese Zeiten bezogen ein Witz. Es wird ja ganz kontrovers diskutiert. Meine Meinung ist, könnte man meinen, es gibt sowas zu einer Extremverschiebung. Ja. Wahnsinnig heiß oder wahnsinnig schlecht. Wahnsinnig grauer Frühling. Eine Sache, die man da ja immer, wenn man so das Gefühl hat, dass die Katastrophen mehr werden. Ja, da ist natürlich immer die Gefahr, dass das einfach nur durch eine veränderte Berichterstattung. Ich wollte es gerade sagen, die mediale Wahrnehmung heutzutage ist eine ganz andere. Aber deshalb frage ich ja eben auch dich, weil du ja eben vielleicht nicht ganz so von diesem Medientheater betroffen bist, sondern du guckst ja selber in die Karten und bist daher vielleicht nicht ganz so anfällig für Propaganda in der Hinsicht. Also dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen besonders, was wir dieses Jahr hatten. Aber das sind solche Ausreißer, ja, klar, die hat man halt logisch, mal. Logisch, das sagt gar nichts, klar. Die Medienberichterstattung ist ganz anders heutzutage. Ja. Heutzutage hat jeder ein Handy, ein Foto-Handy und kann Videos machen. Und das, da kriegt man auch mit, wenn es auf der Altmark groß hagelt. Ja. Das hat man vor 50 Jahren nicht. Da kam, also das ist natürlich ganz andere Wahrnehmung. Und man darf dann immer nicht vergessen, wenn natürlich solche Sachen passieren wie jetzt, dann rückt diese Thematik sehr stark ins Medienlicht. Dann wird wieder Experte hier gefragt und da. Ja. Und dann baut sich das wieder ab. Klar. Deswegen das Einzige, was ich eigentlich tatsächlich befürworten würde, wäre so eine gewisse, vielleicht so eine Rückbesinnung der Leute aufs Wetter, so eine Sensibilisierung, weil wir warnen häufig Leute vor, die sehen wir, da kommt jemand mit dem Fahrrad angefahren und hinten kommt die dicke Unwetterfront. Ja. Und dann sagen wir den Leuten, wie weit habt ihr es noch? Wo müsst ihr denn hin? Guckt mal da so schnell und dann, wie, warum, was? Bisschen Regen. Da frage ich mich da manchmal schon. Also, es ist ja, und wenn man sich nur am Tag vorher die Wettervorhersage im ersten oder im dritten anschaut. Aber das ist auch was ich glaube, festgestellt zu haben mit meiner laienhaften Sicht da. Aber ich habe das Gefühl, dass der Begriff Unwetterwarnung inflationär verwendet wird. Also ich weiß nicht, ob das aus Versicherungsgründen ist, dass die Wetterberichte sagen, wir müssen mehr warnen, weil wir sonst hinterher eine offenen Hintern kriegen, wenn wir nicht früh genug gesagt haben, oh Vorsicht, da könnte Wetter kommen oder an was das liegt. Aber ich sag mal, bös heißt jedes zweite Gewitter oder jede blöde Kaltfront, die durchgeht, kommt eine Unwetterwarnung. Also es ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Die Wetterdienste, speziell jetzt mal DWD und Meteomedia, die, glaube ich, die meisten Konsumenten dann haben, die haben da, die stecken in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite müssen die Warnungen natürlich schon da sein, so Vorwarnungen im Speziellen auch, also da steht dann Vorwarnung, beispielsweise, das kann sein, das ist schon einen Tag vorher, das kann man dann da anklicken, da steht dann morgen schwere Gewitter erwartet mit dem und dem. Das große Problem bei Gewittern, sie sind in aller Regel sehr örtlich. Klar, ja, sicher. Und da kommt dann das ins Spiel, ich meine, das kann ich ja auch noch erwähnen, dass ich Mitglied bin bei einem Verein, Skywarn heißt der. Das ist ein Verein hier in Deutschland. Dadurch bin ich erstens mal in der Lage, dass ich natürlich Zugriff habe auf ein paar Sachen, also ein paar Produkte vom Deutschen Wetterdienst. Die große Zielaufgabe ist aber, dass wir, wenn wir irgendwas beobachten, das telefonisch melden. Mhm. Und diese Meldung geht dann auch sofort an die Wetterdienste und an andere Institutionen raus. Ja. Sozusagen Augen vor Ort. Ja. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, ob ihr quasi mit den Wetterdiensten kooperiert. Das wird gemacht. Also wie gesagt, der Verein ist auch dazu da, dass, also nicht, es soll ist kein Verein, wo jetzt Stormchaser sich treffen, sondern wie gesagt, ist die Hauptaufgabe. Beobachter. Genau, Spotter nennt sich das dann. Mhm. Ja, so Beobachter, die dann Beobachtung melden und es geht dann in das Warnmanagement von den Wetterdiensten dann auch mit ein. Ja. Es ist sehr wertvolle Information teilweise, weil, wie gesagt, auf so einem Radarbild, da erkennt man dann häufig nicht wirklich, was ist da jetzt gerade vor Ort los. Klar, und die Wetterstationen sind heute ja alle quasi unbemannt. Da ist ja niemand mehr. Die sind unbemannt. Also da kann keiner mehr zum Fenster rausgucken und sich ein Bild machen. Zurück auf die Warnungen. Ja. Warnen die Dienste zu viel, verlieren die Leute die Sensibilität dafür. Klar. Warnen sie zu wenig, ist der Aufschrei groß. Immer das Problem. Das ist ein ganz schwieriges Thema und wo es meiner persönlichen Meinung nach hakt ein bisschen, ist das, dass die Akutwarnung, wenn die rausgegeben wird, das heißt, wenn man sieht oder wenn der DWD sieht oder wer jetzt auch immer, da ist jetzt eine Gewitterzelle, die ist auf dem Radar sehr heftig und da kommt beispielsweise auch schon eine Meldung rein von einem so einem Spotter, dann geben die eine Akutwarnung raus. Die Allgemeinbevölkerung kriegt das erstmal nicht mit. Ja. Das geht halt in die Fliegerei vor allem. Die sind das. Das geht auch an Feuerwehren und so natürlich. Natürlich wollen uns andere sagen, ja, wir haben doch hier nicht so schlimme Zustände oder so. Aber je nach Situation würde ich das tatsächlich für sinnvoll halten, dass da einfach beispielsweise in den Radios das laufende Programm unterbrochen wird. Und dann ist das ganz Schwierige, also das finde ich halt tatsächlich blöd irgendwie, ja. Wenn heute eine Unwetterwarnung kommt im Radio, dann denke ich immer, ja, was fängt der jetzt da der Allgemeinverbraucher damit an? Na, heißt, es besteht, es wird dann so abgelesen, so trocken, es besteht eine Unwetterwarnung vor den Landkreisen, vor dem und dem und dem und dem und dem. Dabei ist das Gewitter schon viel weiter oder so. Ja. Sondern da müsste man tatsächlich bei tatsächlich lohnenswerten Sachen, also sowas wie jetzt neulich, das müsste anders gemanagt werden. Ja. Das ist das, wo es hakt. In Frankreich, ich war dieses Jahr in Frankreich schon mal. Einmal zum Gewitterjagen. Die haben an der Straßenseite, haben die solche beleuchteten Schilder, die, wie es jetzt hier eigentlich nur an der Autobahn gibt, also mit LEDs. Ja. Da werden solche Sachen angeblendet. Da steht dann, stand dran, Unwetterwarnung vor Gewitter, Uhrzeit und so Zeug. Mhm. Wird dort gemacht. Man darf das nicht dramatisieren, was hier passiert in Deutschland. Aber da die Sensibilität so ein bisschen weggeht vom Wetter, das ist mein persönliches Gefühl allgemein, wenn man jetzt nicht damit zu tun hat, wie Segelfliegerei oder die Landwirte wissen auch mal ganz gut Bescheid. Klar, aber so die Allgemeinbevölkerung. Ja gut, jetzt mal bös formuliert, das Schlimmste, was dir als Allgemeinbevölkerung passieren kann, ist versichert. Sachschaden, ja. Wenn man neulich in so ein Unwetter reinkommt und ungeschützt ist, kann man tot sein. Also ist jemand gestorben da kürzlich? Gott sei Dank nicht. Aber hat ein paar Bei dem einen kam 8 cm Hagel runter. Wenn das dich in den Kopf trifft, ist man tot. Da gibt es einen Schädelbruch und das war's. Oder wo ich immer ganz große Bedenken habe oder ganz große, also da habe ich fast ein bisschen Angst davor und ich hoffe auch, dass da sowas nicht passieren wird, sind solche Großveranstaltungen. Ja klar, wenn es da reinhagelt. Man hat das in der Schweiz, ist das passiert dieses Jahr. Ja. Muss nicht mal hageln, da reicht auch stark Wind, eine Massenpanik oder so. Ja, stimmt schon. Da bin ich immer, ich informiere mich dann auch immer an den Tagen und schaue, ob es irgendwelche Großveranstaltungen gibt, wo man zur Not, wenn wir sehen, da kommt was oder so, da könnte man vielleicht sogar einfach mal drauf hinweisen. Also ich meine, die haben wahrscheinlich schon irgendwelche Leute, die da schauen. Wahrscheinlich selber danach, aus die Erfahrung zeigt ja, wie teilweise überfordert die Leute dann teilweise mit so Evakuierungen und so sind. Ja. Das ist die größte Gefahr. Meiner Meinung nach, wenn es eine größere Veranstaltung trifft, das muss nicht mal ganz schlimm sein, das Unwetter. Das reicht, wenn die Leute wirklich Angst kriegen und dann Massenpanik entsteht. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich die Panik hören, wenn es Michael Jackson, da gibt es nicht mehr. Anderes Beispiel, Lady Gaga, wenn das Konzert abgesagt wird wegen Schlechtwetter. Ja, das ist halt die andere Seite. Das ist immer das Problem. Natürlich. Ja. Da steckt in dem Fall natürlich ein wirtschaftliches Interesse dahinter und so. Da wird es immer schwierig. Ja. Es gibt solche Fälle, wo das passiert ist, wo dann abgesagt wurde und dann kam erst nichts und dann sagen die Leute, was jetzt hier, Unwetter. Ja. Die Leute, die das entscheiden, die bewegen sich auf ganz schmalen Grat. Klar. Kein wünschenswerter Job. Nee, deshalb wirst du ja auch Chemiker. Deswegen und nicht Meteorologe. Ich will mein Hobby auch nicht, ich will es nicht zum Beruf machen. Ich mag es als Hobby behalten. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, die meisten Sachen sind hoffentlich irgendwie rübergekommen. Ja. Gut, dann dränge ich unsere Zuhörer nochmal auf deine Webseite zu gucken. Das ist wirklich, also insbesondere dieses vom 28.07., das verlinken wir konkret. Das ist wirklich beeindruckend. Auch der Bericht, den ihr geschrieben habt, ist lesenswert, neben den Bildern natürlich. Dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Ich danke ebenfalls für die Möglichkeit, was zum Wetter zu sagen, So, das war's mal wieder. Wie üblich bedanke ich mich natürlich bei meinem Gast Benjamin Wolf, dass er sich die Zeit genommen hat und dass er zu mir nach Stuttgart gekommen ist. Wir haben das im Büro aufgenommen. Finde es echt ein spannendes Thema. Ihr wisst ja, dass ich irgendwie so ein bisschen was übrig habe für Wetter, nicht zuletzt durch die Segelfliegerei. Ich finde es einfach spannend. Da werdet ihr in Zukunft sicherlich noch mit weiteren Episoden rund um das Wetter und auch Klima zu rechnen haben. Ich hoffe, das ist nicht so weiter schlimm. Danke fürs Zuhören, danke fürs Runterladen wie üblich. Ich sage jetzt nichts mehr von Feedback und so, weil es haben sich der ein oder andere gemeldet und hat gemeint, ich hätte da letztes Mal total verzweifelt geklungen. Bin natürlich nicht verzweifelt, aber ihr wisst schon. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter.